Erster danach kamen Moabiter, Ammoniter und Moiniter. Sie wollten Josaphat angreifen. Zweite Boten kamen zu Josaphat. Sie sagten, eine große Armee kommt aus Edom. Sie sind schon in Engedi. Dritter Josaphat bekam Angst. Er suchte Hilfe bei Gott. Er sagte, alle sollen fasten in Juda. Vierter, die Leute aus Juda kamen zusammen. Sie baten Gott um Hilfe. Sie kamen aus allen Städten. Fünfter Josaphat stand im Tempel. Er stand vor den Menschen aus Juda und Jerusalem. Sechster, er sagte, Gott, du bist unser Gott. Du bist im Himmel. Du bist der Herr über alle Länder. Du bist sehr stark. Niemand kann dich besiegen. Siebter, unser Gott, du hast die Menschen aus diesem Land vertrieben. Du gabst es Israel. Es war für immer für Abrahams Kinder. Abraham war dein Freund. Achter, sie wohnten in diesem Land. Sie bauten dir einen Tempel. Neunter, wenn wir Probleme haben, wie Krieg oder Hunger, kommen wir zum Tempel. Dein Name ist in diesem Tempel. Wir bitten dich um Hilfe. Du hörst uns und rettest uns. Zehnter, jetzt kommen Ammoniter, Moabiter und Leute vom Berg Seir. Israel dürfte ihr Land nicht betreten. Das war, als Israel aus Ägypten kam. Israel hat sie nicht zerstört. Elfter, jetzt wollen sie uns vertreiben. Sie wollen uns aus dem Land vertreiben, das du uns gabst. Zwölfter, oh unser Gott. Willst du sie nicht bestrafen? Wir sind schwach. Die große Armee kommt gegen uns. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir vertrauen auf dich. Dreizehnter, alle Menschen aus Juda standen vor Gott. Ihre Kinder, Frauen und Söhne waren auch dabei. Vierzehnter, dann kam Gottes Geist auf Jahasiel. Er war ein Levit. Fünfzehnter, Jahasiel rief, hört zu, Leute aus Juda und Jerusalem. König Josaphat, hört zu. Gott sagt, habt keine Angst vor dieser großen Armee. Ihr müsst nicht kämpfen. Gott wird kämpfen. Sechzehnter, geht morgen zu ihnen hinunter. Sie kommen den Berg Zis herauf. Ihr werdet sie am Ende des Tals finden. Das ist östlich von Jeruel. Siebzehnter, ihr müsst nicht kämpfen. Stellt euch nur hin. Ihr werdet sehen, wie Gott euch rettet. Habt keine Angst. Geht ihnen morgen entgegen. Gott wird mit euch sein. Achtzehnter, Josaphat beugte sich zur Erde. Alle Menschen aus Juda und Jerusalem beugten sich auch. Sie beteten Gott an. Neunzehnter, die Leviten standen auf. Sie lobten Gott, den Gott Israels. Sie lobten ihn sehr laut. Zwanzigster, am nächsten Morgen gingen sie in die Wüste Tekoa. Josaphat sagte, hört zu, Leute aus Juda und Jerusalem. Vertraut auf Gott. Dann werdet ihr stark sein. Vertraut auf seine Propheten. Dann wird es gut gehen. 21. Josaphat sprach mit dem Volk. Er wählte Sänger für Gott aus. Sie sollten Gott loben. Sie sollten vor den Soldaten gehen. Sie sollten sagen, dankt Gott, seine Güte ist für immer. 22. Als sie anfingen zu loben, schickte Gott Feinde. Diese Feinde griffen die Ammoniter, Moabiter und Seir an. Sie kamen gegen Juda. Aber sie wurden besiegt. 23. Die Ammoniter und Moabiter kämpften gegen die Leute vom Berg Seir. Sie töteten sie. Danach kämpften sie gegeneinander. 24. Die Leute aus Juda kamen auf einen Hügel. Sie sahen die Wüste. Sie sahen die große Armee. Alle Feinde waren tot. Niemand war entkommen. 25. Josaphat und seine Soldaten kamen. Sie nahmen die Beute. Sie fanden viel Vieh, Kleider und schöne Dinge. Es war so viel, dass sie es nicht tragen konnten. Sie brauchten 3 Tage dafür. 26. Am 4. Tag kamen sie im Tal der Lobpreisung zusammen. Dort lobten sie Gott. Darum heißt der Ort bis heute Tal der Lobpreisung. 27. Alle Männer aus Juda und Jerusalem kehrten zurück. Josaphat war bei ihnen. Sie waren sehr froh. Gott hatte sie froh gemacht wegen ihrer Feinde. 28. Sie kamen nach Jerusalem. Sie hatten Harfen, Zithern und Trompeten. Sie gingen zum Tempel Gottes. 29. Alle anderen Länder bekamen Angst vor Gott. Sie hörten, dass Gott für Israel gekämpft hatte. 30. Josaphat regierte in Frieden. Gott gab ihm Ruhe ringsum. 31. Josaphat regierte über Juda. Er regierte 35 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Asuba. Sie war die Tochter von Silhi. 32. Er lebte wie sein Vater Esa. Er tat, was Gott gefiel. 33. Die Höhenheiligtümer blieben. Die Menschen dienten Gott nicht ganz. 34. Die Geschichte von Josaphat. Steht im Buch der Könige Israels. Jehu, der Sohn Hananes, schrieb sie auf. 35. Danach schloss Josaphat ein Bündnis mit Ahasja. Ahasja war König von Israel. Ahasja tat schlechte Dinge. 36. Josaphat half Ahasja, Schiffe zu bauen. Sie wollten nach Tarsis fahren. Sie bauten Schiffe in Ezion-Geber. 37. Elisa sagte zu Josaphat, du bist mit Ahasja zusammen. Darum wird Gott deine Schiffe zerstören. Die Schiffe gingen kaputt. Sie konnten nicht nach Tarsis fahren.